Hier ist die angepasste Version des Hogan. Oh, Kinderaugen sehen Schatten steigen. Hand in Hand im kalten Wagen. Joshua, Il und Josephine Ricks. Wer befreit uns? Flüster, Symbol, Post beim Faustbaum auf. Holotron in der Nacht, Sirenen schweigen. Kinderaugen sehen Schatten steigen. Hand in Hand im kalten Wagen. Joshua, Il und Josephine Ricks. Sirenen schweigen. Kinderaugen sehen Schatten steigen. Hand in Hand im kalten Wagen. Joshua, Il und Josephine Riss. Wer bepitzt, wer tanzt noch? Andoch erhaucht. Lust im Raum, ein Ruf im Raum. Doch Antwort bleibt ein leerer Traum. Ihr kämpft um Ehre. Wir sind nicht tot, wir sind noch hier, wir sind.